Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Im Dienste der Aufklärung schrecken wir hier vor nichts zurück. Und jetzt haben wir eine ganz besonders krasse Probe für diese Unerschrockenheit. Wir schauen uns jetzt einen Hit von Modern Talking an. Ja, richtig, Modern Talking. Es muss sein, denn einer der größten Erfolge dieser Zwei-Mann-Band hat es als Coverversion wieder geschafft auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Cherry Cherry Lady in der Version des Rappers Capital Bra. Die furchtlose Gesa Ufer hat den Song für uns in verschiedenen Versionen genauer gelesen. Angeblich fing alles mit einer Beleidigung an. Dieter Bohlen, der dauergrinsende Pop-Titan und Juror der Fernsehcasting-Show Deutschland sucht den Superstar, hatte in einem Interview mit der Bild-Zeitung gegen die gesamte Zunft der Deutschrapper ausgeteilt. Deren Songs kenne in ein paar Jahren keiner mehr und wörtlich jeder rappt da über seinen Maybach und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung. Einer von diesen Rappern, um nicht zu sagen der erfolgreichste, der 1994 geborene Capital Bra, schlug auf seine Weise zurück. Mit der Coverversion dieses Bohlen-Hits aus dem Jahr 1985. Sherry, Sherry Lady, going through a motion. Für alle, die in den 80er Jahren jung waren, reichen nur ein paar Takte aus, um diese Zeit wieder aufleben zu lassen, als eine, in der guter und schlechter Geschmack, Popper und Punks, richtig und falsch noch sehr leicht voneinander zu trennen waren. Und Modern Talking waren damals der Feind. Mit ihren eintönigen Rhythmusfragmenten, dem falsettartigen Gesang des solariumgebräunten Thomas Anders, ihren 5 fast identisch klingenden Nummer-1-Hits in Folge, war die Band das Synonym für krassen Kommerz mit plumpesten Mitteln. Die Texte versammelten Schmalz und Kitsch, Schmachten und Sehnen auf geradezu skandalös sinnfreie Weise. Das unterkomplexe Textniveau wurde nochmal deutlicher, wenn die englischen Texte ins Deutsche übertragen wurden, so wie etwa in dieser Version eines Laienchores, die im musikalischen Vergleich allerdings wie Balsam für die Ohren klingt. Für Capital Bra und seine Fans dürfte der Fall anders liegen. Der Rapper kam 1994 in Sibirien zur Welt. Wladyslaw Walowatzki, so sein bürgerlicher Name, verbrachte Teile seiner Kindheit in der Ukraine. Und in der Sowjetunion hatten Modern Talking einen ganz anderen Status. Mit der Glasnost-Bewegung war die Band die erste westliche überhaupt, die ihre Alben frei verkaufen durfte, auch ihrer unpolitischen Gaga-Texte wegen. Modern Talking standen für den coolen Westen. Zum Moskauer Konzert 1987 reisten manche Fans Tausende von Kilometer weit an. Bohlen wurde 1989 zum Held der russischen Jugend ernannt und Thomas Anders bekam noch 2006 eine Ehrenprofessur für Kunst und Kultur an der Nationaluniversität in Kiew, weil er den Musikgeschmack einer ganzen Generation geprägt habe. Allein in welcher Weise, möchte man fragen. Capital Bras Version jedenfalls fällt textlich nicht wesentlich profunder aus als das Original. Rollen Benz, es ist nachts und ich weiß, dass es passt. Zwischen uns hat's gefunkt beim ersten Mal. Auch wenn's keiner versteht, du hast meinen Kopf verdreht. Deine Art, wie du tanzt im Gucci-Kleid. Die Liebe zur angebeteten Kirschlady wird nur schnell noch mit den rapper-typischen Insignien für Reichtum und dicke Hose zusammengerührt. Eine Zeile sollte uns aber vielleicht doch aufhorchen lassen. Fragen dürfen sich aufmerksame Zeitgenossen auch, wie echt oder falsch der angebliche Streit mit Dieter Bohlen war, dem wir diesen Song verdanken. Im August wird der Modern Talking Mann, der sich inzwischen bei Instagram über mehr als 1 Million junge Follower freuen kann, bei einem großen Open-Air-Konzert in Capital Bras Heimatstadt Berlin auftreten. Nach 16 Jahren Pause. Schon jetzt werden Wetten abgeschlossen, mit wem es dort wohl einen Versöhnungsauftritt gibt. Wo war denn überhaupt der Dissens? Beim Thema Geld verdienen mit schnell gestrickten Hits jedenfalls nicht.